Der Ignaz ist ein schlimmer Bube, ein altes Judenschwein. Der Liebe lügt, alles wahr zu sagen, nur Mädchen bringen Kohle ein. Ja, wo sitzen unsere Feinde in der jüdischen Gemeinde? Ja, wo sitzen unsere Feinde in der jüdischen Gemeinde? Erzählt man uns vom Buchenwald, Auschwitz und Sachsenhausen. Wird mir nicht warm und nicht kalt, sondern bekommen ein Hohenzausen. Ja, wo sitzen unsere Feinde in der jüdischen Gemeinde? Ja, wo sitzen unsere Feinde in der jüdischen Gemeinde? Denn wo sind die Berge und die Gräber und all die schlimmen Taten? Ach, lieber Ignaz, verschwinde lieber, denn du hast uns verraten. Ja, wo sitzen unsere Feinde in der jüdischen Gemeinde? Ja, wo sitzen unsere Feinde in der jüdischen Gemeinde? Ach, die Jahre ziehen schnell dahin, die Gelehre kommt der Jude. Nur der Deutsche versteht nicht den Sinn und bleibt der schlimme Bube. Ja, wo sitzen unsere Feinde in der jüdischen Gemeinde? Ja, wo sitzen unsere Feinde in der jüdischen Gemeinde? Na, er wagt es heute noch aufzustehen, die Ignaz und die Juden. Lieber schaut mal an, zum Fernsehen und lässt das Volk im Bluten. Ja, wo sitzen unsere Feinde in der jüdischen Gemeinde? Ja, wo sitzen unsere Feinde in der jüdischen Gemeinde? Ja, wo sitzen unsere Feinde in der jüdischen Gemeinde? Ja, wo sitzen unsere Feinde in der jüdischen Gemeinde?